А мы продолжаем нашу серию. Und wir machen mit unserer Predigtserie weiter. Которая называется «Входи, войди в покой Божий». Komme hinein in die Ruhe Gottes. Войди в покой Божий. Komme hinein in die Ruhe Gottes. Это серия проповедей. Das ist unsere Predigtserie. И казалось бы, ну такое спокойное название. Und scheint so, als ob das so eine ruhiger Name ist von der Predigtserie. Может быть, хотелось что-то более агрессивное. Vielleicht möchte man etwas aggressiveres haben. Победи свои проблемы. Also besiege deine Probleme. Или разрушь проклятие. Oder zerstöre deine Flüche. Тут войди в покой Божий. Aber hier komm hinein in die Ruhe Gottes. Но оказывается, в этом заложена огромная сила. Aber so wie es aussieht, ist dort eine mächtige Kraft, also steckt eine mächtige Kraft drin. В покое Божьем огромная сила. Also in der Ruhe Gottes ist eine mächtige Kraft. И даже в десяти заповедях Und sogar in den 10 Geboten есть заповедь о покое. Gibt es ein Gebot über die Ruhe? Давайте мы сейчас его прочтем. Lass uns jetzt mal vorlesen. Кто помнит, где 10 заповедей написано? Also wer kann sich von euch erinnern, wo die 10 Gebote stehen? Все знают 10 заповедей? Kennt jeder die 10 Gebote? Докажите, где они? Also bitte beweis mir, wo sind sie? Хорошо, не буду мучить. Второзаконие, okay, 5 глава. Also ich werde jetzt, will euch jetzt nicht quälen, das ist 5. Mose. С 12 стиха. Ab dem Vers 12. Мы читаем. Bis 14. Мы все читаем. Also wir lesen das alle. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой и так далее. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Viech, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Смотрите, это 10 заповедей. Schaut ihr, das sind 10 Gebote. Знаменитые 10 заповедей. Das sind die bekannten, die berühmten 10 Gebote. Если спросить человека на улице, wenn du draußen auf der Straße einen Menschen fragst, то все знают про существование 10 заповедей, да? Also jeder weiß über die Existenz von diesen 10 Geboten. Они там спорят про всякое другое. Also sie diskutieren und streiten über vieles andere noch. Но 10 заповедей это все знают. Aber die 10 Gebote kennt jeder. И уважают. Und respektieren sie auch. И когда ты попросишь назвать какую-нибудь заповедь, Und wenn du bittest, ein Gebot davon zu nennen, какую тебе заповедь назовет человек на улице? Also welches Gebot wird dir der Mensch draußen nennen? Не убей, не укради. Also töte nicht, stehle nicht. Я не краду, не убиваю, я хороший человек. Also ich töte niemanden, ich stehle nicht, ich bin ein guter Mensch. Hey, подожди, а там же еще 8. Hey, aber da sind noch 8 übrige da noch. А какие они? Ну, я Und не краду, мне хватит. Also was sind das für welche? Also ich stehle nicht, das reicht mir. Самое интересное, что заповедь о седьмом дне. Also das Interessanteste, dass das Gebot über den siebten Tag. Она находится с заповедями рядом, где не убей, не укради, не соври. Also befindet es sich gleich neben den anderen neuen Geboten, wo du nicht stehlen, nicht töten sollst. Как интересно, в одном ряду. Also wie interessant, in einer Reihe stehen sie alle. Заповедь про день недели. Also das Gebot über einen Tag der Woche. И нигде не сказано. Und nirgendwo steht geschrieben oder wurde gesagt, что не убей важнее, чем седьмой день. Dass das Gebot über nicht töten wichtiger ist als das Gebot halte den Schabbat. Так получается, что все 10 заповедей стоят на одном уровне. Also so wie es jetzt aussieht und so wie es sich herausstellt, stehen alle Gebote in einer Reihe. Нету рейтинга, одна важнее, другая не так. Also es gibt kein Rating, also eine ist wichtiger als der andere. Не написано дальше. Und es steht nicht weiterhin geschrieben. Что, ну, красть лучше, чем не убивать. Dass es stehlen besser ist als zu töten. А завидовать лучше, чем не красть. Also es ist besser zu beneiden als zu stehlen. Нет, нету такого. Nein, sowas gibt es nicht. Почему же? Wieso denn? Заповедь о седьмом дне наравне с «не убей». Also, wieso steht dann das Gebot über die Ruhe Gottes gleich mit den anderen Geboten in einer Reihe? Почему Господь так сделал? Wieso hat der Herr so gemacht? Так сказал. hat so gesagt, что соблюдать седьмой день, dass man den siebten Tag behalten soll, так же важно, как и не убивать, genauso wichtig, wie nicht zu töten. По логике, да? Also logisch gesehen. Там steht, не сделай, не сделай, не сделай. Also dort steht, mach das, mach das, mach das nicht. А тут сделай. Und hier, mach das. Давайте посмотрим. Lass uns das mal ansehen, genauer. Почему же это так важно? Wieso ist denn das so wichtig? То есть кто-то может решил, что это очень важно и молится на седьмой день. Also jemand hat beschlossen, dass es sehr wichtig ist und er betet in diesem Tag. То есть почитает сам also, день. Also er betet diesen Tag an und ehrt diesen Tag. Ну давайте поразмышляем, что такое суббота. Aber lass uns mal darüber nachdenken, was bedeutet ein Schabbat? Здесь стоит соблюдай седьмой день, субботу. Also hier steht, du sollst den siebten Tag heiligen. Вам интересно, что такое суббота из десяти заповедей? Интересно, что такое суббота из десяти заповедей. Also interessant, was heißt dieser Schabbat aus diesen zehn Geboten? Это еще актуально, десять заповедей? Sind die aktuell noch, diese zehn Gebote? Да? Или это Ветхий Завет? Oder ist es ein Alter Testament? Man braucht es nicht. У нас благодать. Also wir haben jetzt nur noch Gnade hier. Зашел в Макдональдс. Du gehst in McDonald's, nein. Выгреб кассу. Hast die Kasse ausgeräumt. Замочил продавца. Hast den Verkäufer kalt gemacht. И сказал, Господь, спасибо, что я под благодатью. Und dann sagst, Herr, danke dir, dass ich unter deiner Gnade stehe. Есть заповеди уже, это Ветхий Завет. Also zehn Gebote ist doch nur bloß das Alte Testament. Не так, да? Nein, das ist nicht so, oder? Итак, суббота. Also der Schabbat. В оригинале еврейское слово Шаббат. Also im Original, in Hebräisch, ist es Schabbat. Шаббат. Шаббат. Шаббат это не день недели. Also Schabbat ist nicht ein Wochentag. Значение этого слова означает. Also die Bedeutung von diesem Wort bedeutet. Покой. Bedeutet Ruhe. Покой. Bedeutet Ruhe. Отход от дел. Also das heißt, du verzichtest auf deine Werke. Шаббат это покой. Schabbat bedeutet Ruhe. Это не день, который перед воскресеньем. Das ist nicht ein Tag, das sich vor dem Sonntag befindet. Настоящий Шаббат – это седьмой день покоя. Sondern der echte Schabbat ist ein Tag der Ruhe. Шаббат – это то, куда мы прячемся с вами. Also Schabbat ist ein Ort, wo wir uns verstecken. Раз в неделю. Einmal in der Woche. Полностью. Komplett. С головой. Mit Kopf und Fuß. Да, можно и во время недели делать себе Шаббаты. Ja, man kann sich auch unter der Woche solche Schabbats machen. Но из-за нашей суеты не получится. Aber wegen unserer Hektik, wegen schaffen wir das nicht. Можно иметь эти маленькие шаббатки. Das klappt nicht. Man kann so kleine Schabbat, Stündchen haben. Шаббатchen. Oder Minütchen. Шаббатchen. Шаббатchen. Но настоящий Шаббат это седьмой, это целый день. Aber der echte Schabbat ist ein ganzer Tag, das ist ein siebter Tag. Куда мы законно прячемся от всего. Wo wir uns gesetzlich verstecken von allem anderen. Раз в неделю. Einmal in der Woche. То есть. Also. Настоящий Шаббат. Der echte Schabbat. Это когда ты отдыхаешь прежде всего. Das ist das, wenn du dich ausruhst. Это физический отдых. Das ist physische Ruhe, Entspannung. Успокоение. Das ist Erholung und Ruhe. Восстановление. Das ist Wiederherstellung. Аминь. Amen. Физически. Also physisch. Это отход от дел. Das ist, wo du auf deine Arbeit verzichtest. И, конечно, самое главное, und natürlich das Allerwichtigste. Это отдых духовный. Das ist ein geistliche Erholung. Это отдых с Господом. Das ist die Erholung und Ruhe mit Herrn. Шаббат Божий это не просто ничего не делать. Шаббат des Herrn ist nicht einfach, wo du nichts tust. Не просто религия, ритуалы. Нельзя свет зажечь. Das ist nicht nur Religion und irgendwelche Rituale, wo du sagst, man darf nicht das Licht einschalten. Смысл не в том, чтобы просто не стирать, не убирать в этот also, день. Der Sinn darin besteht nicht, wo du nicht nur nicht wäschst oder nicht nur nicht kochst. Смысл, чтобы посвятить этот день Господу. Sondern der Sinn darin besteht, dass du dem Herrn diesen Tag hingibst und widmest. Чтобы отдыхать с ним. Dass du dich mit ihm erholst. И в этой заповеди заложена огромная сила для нашей души. Und in diesem Gebot ist eine mächtige Kraft für unsere Seele eingeschlossen. Причем это еженедельная порция для нашей души. Und dabei ist es eine wöchentliche Portion für uns. А от того, сколько ты от нее откусишь, от этой порции. Und es hängt davon ab, wie viel du von dieser Portion abbeißt. То, сколько ты Божьих калорий примешь за so, этот день, so viel du von diesen Gotteskalorien in dich aufnimmst, зависит от кого? Hängt von wem ab? От нас самих. Von uns selbst. Буду ли я вообще есть это? Ob ich überhaupt das essen werde? Буду хорошо переживать или кусками глотать? Werde ich gut durchkauen oder werde ich einfach nur große Stücke schlingen? Зависит только от меня. Also hängt nur von mir ab. Насколько качественно я проведу Шаббат Божий? Also wie qualitativ hoch verbringe ich diesen Schabbat? Который он установил для меня. Das der für mich wo Gott für mich festgestellt hat oder festgelegt hat. Чтобы я отдохнул. Damit ich mich erhole. Чтобы я зарядился. Damit ich mich aufdanke. Чтобы я вдохновился. Damit ich mich wieder aufbaue. Каждую неделю. Also jede Woche. То есть именно от нашего умения входить по-настоящему в Божий Шаббат. Also genau von unserer Fähigkeit richtig in den Schabbat reingehen zu können. Именно от этого умения и зависит. Und genau von dieser Fähigkeit hängt davon ab. Успех моей следующей недели. Also der Erfolg von meiner nächsten Woche. И вообще всей жизни. Und überhaupt von meinem ganzen Leben. Потому что Шаббат еженедельно. Denn der Schabbat findet ja jede Woche statt. Каждую неделю Бог зовет меня в свой покой. Also jede Woche ruft Gott in seine Ruhe mich hinein. Не раз в месяц. Also nicht nur einmal im Jahr, also im Monat. Не раз в год на конференцию. Nicht einmal im Jahr auf eine Konferenz. А заповедь гласит. Sondern das Gebot lautet. 6 дней работай. 6 Tage arbeiten. На здоровье. Also kannst du machen. По 30 часов работай. Kannst du 30 Stunden am Tag arbeiten, wenn du willst. И делай все дела свои. Und mach alle deine Werke. Можно вернуть еще на экран стих. Kann man noch mal jetzt den Vers wieder auf dem Beamer aufleuchten? Делай все дела свои. Einblenden. Also mach alle deine Sachen. Скажи все. Sag mit mir alle deine Sachen. Все прям при все. Also alle, alle, alle. А седьмой день отдай Господу. Aber den siebten Tag gebe dem Herrn ab. А это не просто. Und es ist nicht einfach. Все успеть. Also alles zu schaffen. А я очень занятый. Ich bin doch sehr beschäftigt. А я очень важный. Ich bin doch sehr wichtig. В этом и заключается. Und dem ist es ja auch von. В этом это и есть настоящее почтение Господу. Und das ist die echte Ehredarbietung oder echter Respekt dem Herrn. Когда шесть дней. Wenn du 6 Tage, я крутой деловой, wenn ich cool und beschäftigt bin und geschäftlich, я решаю проблемы мира, also ich löse die Weltprobleme, а в седьмой день, und am siebten Tag, я никто, ради него, bin ich niemand, nur wegen ihm. Аминь. Amen. Ты в седьмой день смиряешься, also am siebten Tag demütigst du dich, и ты ради него никто, а он все. Und wegen ihm bist du nichts, aber er ist alles in deinem Leben. Это жертва, это не просто отключиться от всего. Das ist ein Opfer, das ist nicht einfach so, sich von allem einfach so abzuschalten. Шесть дней ты важный человек, у тебя 5 банков. Also 6 Tage lang, 6 Tage in der Woche bist du ein wichtiger Mensch, du hast 5 Banken. У тебя 18 детей. Du hast 18 Kinder. Без тебя никто не справится. Ohne dich schafft niemand. А в седьмой день ты никто. Aber am siebten Tag bist du niemand. Ты Божье дитя, с открытым ртом сидишь. Mit einem offenen Mund sitzt du da. Бог говорит, 18 детей или 8 банков, 6 дней. Und Gott sagt, deine 18 Kinder, deine 5 Banken. Also mach das alles an diesen 6 Tagen. А седьмой день мой. Aber siebter Tag gehört mir. Интересно. Аминь. Interessant. Amen. То есть этот покой Божий. Also diese Ruhe Gottes. В котором мы должны научиться. Полностью отключаться. Wo wir lernen müssen, uns komplett abzuschalten. Отключаться от всех мыслей. Also komplett sich abzuschalten von allen Gedanken. От всех дел. Von allen Werken. Это нелегко. Das ist nicht leicht. Но не просто отключиться. Aber sich nicht einfach so abzuschalten. И сидеть медитировать как дурачок. Und zu sitzen und wie ein seltsamer Mensch zu meditieren den ganzen Tag. А включиться для Господа. Sondern für den Herrn einzuschalten. То есть седьмой день это не просто сон, ты пришел в церковь и наконец. Also der siebte Tag ist nicht einfach ein Schlaf, wo du in die Gemeinde kommst und plötzlich abgeschalten bist und schläfst. Включай свой дух. Also schalte deinen Geist ein. Свои мозги, свое сердце, но для Господа. Also deine Gedanken, dein Herz, das ist aber nur für den Herrn. То есть нам надо переключаться. Also das bedeutet, wir müssen uns umschalten können. Это определенная работа, внутренний настрой. Und das ist eine bestimmte Arbeit, es ist deine innere Einstellung. Поэтому это заповедь. Deswegen ist es auch ein Gebot. Ее не всегда просто исполнить. Es ist nicht einfach so, immer das zu halten und ja, auszuführen. Как иногда тяжело не убить. Wie auch manchmal nicht, dir so schwer fällt, jemanden nicht umzubringen. И все супруги да скажут аминь. Und alle Ehepartner sagen Amen. Это заповедь. Das ist ein Gebot. И она говорит о почтении Господу, отдать Господу. Und sie spricht über den Respekt gegenüber dem Herrn, also gibt es dem Herrn ab. И это не просто даже сбегать в церковь, поставить свечечку. И... Und es ist nicht nur einfach so in die Gemeinde zu kommen oder in die Kirche zu gehen und eine Kerze aufzustellen. Это не просто спрятаться в здании церкви. Es ist nicht nur einfach sich in einem Gebäude zu verstecken. Это гораздо больше. Es ist wesentlich mehr. То есть хорошо, что ты выделил день один для Господа. Also es ist sehr gut, dass du einen Tag für den Herrn ausgesondert hast. So сказать, внешний Шаббат, да, день отделил. So ungefähr, es ist ein äußerlicher Schabbat, du hast einen Tag für den Herrn abgesondert. А теперь что внутри творится, если покой внутри, в самой церкви? Aber was passiert jetzt in deinem Inneren? Was passiert jetzt in der Gemeinde, wenn du drin bist? То есть мы поговорим о качестве нашего Шаббата. Also wir wollen jetzt über die Qualität von unserem Schabbat sprechen. Библия также говорит, die Bibel spricht auch, не оскверняй субботу. Du sollst nicht den Schabbat beflecken. Да. То есть может быть такой у нас поврежденный Шаббат. Also es kann sein, dass wir so einen beschädigten Schabbat haben. Он как бы и есть. Er ist irgendwie da. Ну как бы и поврежденный. Aber doch irgendwie so geschädigt, also beschädigt. Да. То есть когда я прибегаю в церковь в 11 часов. Also wenn ich erst um 11 Uhr in die Gemeinde hinkomme, gerannt. Убегаю в 12. Und renne wieder um 12 weg. Да, то есть это такой надгрызанный Шаббатик. Das ist so ein angebissener Schabbat. На самом служении по сторонам. Und am Gottesdienst selber schaust du links und rechts ständig. В Handy кто же мне там пишет, что, что, und как? Und dann schaust du in dein Handy, wer schreibt mir jetzt? На прошлом служении. Also auf dem vergangenen Sonntag, also im Gottesdienst. Мне сын говорит, тебе кто-то звонит. Also mein Sohn sagt zu mir, dich ruft jemand an. Вот, я даже не поверил. Ich habe das nicht einmal glauben können. То есть кто вообще додумается мне во время служения звонить? Да? Also wer kommt überhaupt drauf, mich während dem Gottesdienst anzurufen? То есть у меня Handy на беззвучном. Also mein Handy ist lautlos. И он увидел, что мигает звонок. Und er hat gesehen, dass es blinkt. Кто додумается мне звонить? Und ich denke mir, wer kommt da drauf, mich überhaupt anzurufen? Что-то может такое случиться, да? Also was ist denn da so wichtig? То есть все наши важные дела и сообщения. Also alle unseren wichtigen Dinge, alle wichtigen Nachrichten. Мы можем потом прочитать. Wir können sie später durchlesen. Я очень важный. Also ich bin sehr wichtig. Но эти два часа потерпят. Aber diese zwei Stunden werden das schon aushalten können. И свои мировые проблемы я решу через два часа. Und meine Weltprobleme Amen. Werde ich in zwei Stunden lösen können. И ты Amen. Очень важный. Und du bist auch sehr wichtig. И без тебя там никто не умрет, ничего не случится. Und ohne dich wird dort keiner sterben, es wird nichts passieren. Это важно, когда я даю Богу почтение. Es ist sehr wichtig, wenn du dem Herrn den Respekt gibst. И настраиваю на него внимание. Und stimme mich auf ihn ein, mit meiner Aufmerksamkeit, voller Aufmerksamkeit. Handy, дети, какие-то там проблемы. Also in diesem Moment dein Handy, deine Kinder, irgendwelche Probleme. Отходят на второй план. Gehen in den Hintergrund. На это время. Also während dieser Zeit. А потом можно уже заниматься всеми делами. Und dann kannst du später deine Sachen dann erledigen. То есть смысл этой заповеди. Also der Sinn dieses Gebotes. Ты ставишь Господа на первое место. Du stellst den Herrn auf den ersten Platz. В своем графике. Also in deinem Terminkalender, deinem седьмой Tagesablauf, день. Also deinen siebten Tag. Это признак внешнего почтения. Аминь. Das ist ein Anzeichen von der äußeren, vom äußeren Respekt gegenüber dem Herrn. Шесть дней я уважаю свою семью, работу, рыбалку, все что угодно. Also sechs Tage die Woche respektiere ich meine Familie, meine Arbeit, mein, wenn ich angeln gehe, also alles Mögliche. Седьмой демонстративно я почитаю Господа целым днем. Und am siebten Tag respektiere ich den Herrn demonstrativ den ganzen Tag. Не в сердце где-то глубоко. Also nicht nur irgendwo tief in dem Herzen. So, Шаббат проглотил, там so ungefähr, du schluckst diesen Schabbat und tust das gleich so heimlich in Ehren damit. То есть я почитаю его своим графиком. Also ich ehre ihn mit meinem Tagesablauf, also mit meiner Tagesplanung. И внутри седьмого дня. Und innerhalb von diesem siebten Tag. Внутри Шаббата. Also innerhalb von dem Schabbat. Даже Шаббат, находясь в церкви. Даже в церкви. Also sogar in der Gemeinde. Я почитаю его своим вниманием. Also ehre ich ihn mit meiner Aufmerksamkeit. Я ставлю его на первое место. Und ich stelle ihn auf den ersten Platz. И говорю волшебное слово. Und sage ein Zauberwort. Все потом. Alles später. Дети, проблемы. Kinder, Probleme. Звонки. Телефонаты. Я не отрекаюсь. Also ich lenke mich nicht ab. Все потом. Alles Сейчас Господь на первом месте в мозгах, в сердце, в хэнде, в семье, везде. Also jetzt ist der Herr am ersten Platz, er ist in meinem Gedanken, in meinem Herz, überall ist er am ersten Platz jetzt. Как Иисус сказал, что на небесах там уже нет мужа и жены. Also wie Jesus gesagt hat, im Himmel gibt es keine Ehefrau und keinen Ehemann. Там уже не женятся, это не надо, все пред Господом. Also dort ist es nicht mehr notwendig, alle sind vor dem Herrn dort. Так и здесь, на время почтения Господа. Genauso jetzt in dieser Zeit der Anbetung des Herrn. Каждый сидит и лично перед Господом. Also jeder sitzt persönlich vor dem Herrn. Ты забываешь, муж, жена, дети, родители. Und du vergisst deine Eltern, dein Ehepartner, deine Kinder. У каждого личный термин с Богом. Also jeder hat einen persönlichen Termin mit dem Herrn. Господь изливает благодать. Und der Herr gießt seine Gnade, seine Offenbarungen auf dich. Er füllt dich auf. Новую энергию. Er gibt dir neue Energie. И эти два часа. Und diese zwei Stunden, ты можешь не дергаться, а что, как там, они наверху, внизу, du, du musst, что, du musst nicht ständig zappeln und denken, was passiert dort und da. Может, может голодный. Vielleicht sind meine Kinder hungrig. Не умрут за два часа с голоду. Also sie werden innerhalb von zwei Stunden bestimmt nicht sterben. Может, одеты недостаточно, не замерзнут за два часа. Vielleicht sind sie nicht genügend gut angezogen, aber sie werden schon nicht erfrieren. То есть на самом деле это очень непросто. Also in Wirklichkeit ist es nicht so ganz einfach. Поставить Господа себе в мозги на первое место. Also den Herrn in seinen Gedanken, also in seinem Verstand auf den ersten Platz zu stellen. И продержаться в этом Шаббате. Und in diesem Schabbat durchzuhalten. Представляешь, чем у тебя больше Господа в мозгах и сердце, чем ты больше получишь для своей жизни. Also du musst dir vorstellen, je mehr du vom Herrn in deinem Verstand, in deinen Gedanken hast, desto mehr wirst du dann später in deinem Leben bekommen. Чем ты больше мотаешь головой? Je mehr du mit deinem Kopf hin und her schaust, еда проходит мимо. Also dein Essen geht einfach an dir vorbei. Господь только ложечку тебе, да? Der Herr möchte dir mit dem Löffelchen etwas geben. А ты, ой, я утюг забыл выключить, наверное, und du denkst, oh, ich habe vergessen, mein Bügeleisen auszuschalten. Господь только тебе ложечку с откровением. Der Herr kommt jetzt mit seinem Löffelchen, mit seinen Offenbarungen drauf. А ты, ой, какая гитара красивая сегодня прославление. Oh, schau mal, was für eine coole Gitarre hat er. Я, причем мы находимся на прославлении. Und dabei befinden wir uns im Lobpreis. Я сам ловил себя на этой мысли. Ich habe selber diese Gedanken gefangen, also bemerkt. Ты находишься в церкви. Du bist in der Gemeinde. Ты на служении. Du bist im Gottesdienst. Ты на прославлении. Du stehst im Lobpreis. У тебя руки подняты. Deine Hände sind empogehoben. А ты можешь куда-то улететь в мозгах. Und du kannst in deinen Gedanken irgendwohin fliegen. Причем это даже могут быть мысли не об утюге быть. Und dabei können die Gedanken nicht nur über Bügeleisen sein. А о служении. Sondern auch über den Dienst. Духовное отвлечение. Also so eine geistliche Ablenkung. Как там что лучше сделать? So ungefähr, wie kann ich dort und dort besser was machen? То есть даже стоя с поднятыми руками я ловил себя, что куда-то могу улететь. Sogar mit meinen erhobenen Händen habe ich mich gefangen in meinen Gedanken, dass ich irgendwo abschweife. Понимаете? И мир теряешь с Богом этот Шаббат неполноценный. Und du verlierst diesen Frieden, also diese Ruhe mit Gott, also diesen vollkommenen Schabbat verlierst du. А сила Божьего покоя. Aber die Kraft von der Gottesruhe. В том, что ты, чтобы ты полностью отдохнул. Also liegt darin, dass du komplett dich ausruhst. И полностью зарядился. Und dass du dich wirklich voll und ganz aufdankst. Не 68% на твоем хэнде зарядки. Also nicht nur 68% wie in deinem Handy. А 100. Sondern 100. Теперь уже спокойно. Und jetzt bist du ganz ruhig. И вот сколько мы зарядим себя, на сколько процентов, зависит от нас. Und wie viel wir uns aufdanken, hängt von uns ab. И это еженедельная зарядка. Und das ist eine wöchentliche Aufdankung. Так же, как ежедневный сон. Genauso wie ein alltäglicher Schlaf. Господь нас так сотворил. Der Herr hat uns so geschaffen. Что раз в день. Dass wir einmal am Tag. Нам надо поспать. Also wir müssen schlafen. Аминь. Amen. Каждый день тебе also надо поспать. Jeden Tag musst du schlafen. Что за заповедь такая? Was für ein komisches Gebot. Ну, за религия. Also nur liegen. Что за религия? Also, was für Religion? Что за обязаловка каждый день спать? Was für Verpflichtung, jeden Tag zu schlafen? Я под благодатью. Ich bin doch unter der Gnade. Буду неделю славить Господа, не спать. Ich werde die ganze Woche den Herrn preisen und werde nicht schlafen. Господь так сотворил, тебе надо каждый день восстановиться. Also der Herr hat dich so geschaffen, dass du dich jeden Tag wiederherstellen musst. Ты восстанавливаешь свои силы сном. Du stellst wieder deine Kräfte her. И ты получаешь новые. Und du bekommst neue Kraft. Amen. Здоровый сон – это профилактика здоровья. Also ein gesunder Schlaf ist eine ist Prophylaxis für deine Gesundheit. Нам нужно восстанавливаться и набирать новые силы. Also wir müssen uns wiederherstellen und neue Kraft tanken. Amen. Amen. Точно так же еженедельный покой с Господом. Genauso verhält sich das mit dem wöchentlichen Erholungstagen oder Ruhe mit dem Herrn. Нам необходимо это восстановление. Also und wir brauchen das unbedingt diese Wiederherstellung. Ты не можешь сказать про свой сон каждый день. Ты не можешь сказать. Also du kannst nicht jeden Tag über deinen Schlaf sagen. Вот решу все свои проблемы. Also ich werde alle meine Probleme lösen. Спать не буду месяц. Also ich werde einen Monat lang nicht schlafen. А потом в отпуске уже высплюсь. Und dann werde ich dann im Urlaub ausschlafen. Можешь так сказать? Kannst du das so sagen? Месяц не буду спать, а потом высплюсь в отпуск. Also einen Monat werde ich nicht schlafen, dann Тогда im Urlaub werde ich mich ausschlafen, wenn ich alles löse. Не доживешь, правильно? Also du wirst nicht überleben. Не доживешь. Nicht wahr? Also du wirst nicht überleben. Так же и с Шаббатом. Genauso ist es, verhält sich das mit dem Schabbat. Когда мы пытаемся всю свою жизнь наладить. Also wenn wir versuchen, unser ganzes Leben in Ordnung zu bringen. А потом приползти к Богу. Und dann später zum Herrn rüber zu kriechen. Уже может сил не быть. Also es kann sein, dass du keine Kraft mehr hast. Все имеет свои последствия. Also alles hat seine Folgen. Притчи 6:27. Also Sprüche 6:27-28. 6:27-28. Also 6:27-28. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? Смотрите, когда мы не высыпаемся, что с нами происходит? Schaut her, wenn wir nicht genügend schlafen, also was passiert mit unserem Körper? Что страдает? Also was leidet darunter? Совесть? Dein Gewissen? Нет, здоровье. Nein, deine Gesundheit. Когда ты не доспал, это дурацкое состояние. Also wenn du Schlafmangel hast, es ist so ein blöder Zustand. Ты уставший, разбитый. Also du bist müde, du bist zerschlagen. И вроде спал, а ты уставший, разбитый, не выспавшись. Und du hast irgendwie geschlafen, aber doch bist du irgendwie kaputt und abgeschlagen. Если ты постоянно не досыпаешь, это отражается на здоровье. Аминь. Und wenn du ständig Schlafmangel hast, dann folgen irgendwann einmal die gesundheitlichen Probleme. Это дело наше, сколько спать, хоть два часа. Das ist unsere Sache, auch wenn wir nur zwei Stunden schlafen. Хоть раз в неделю. Wenigstens einmal in der Woche. Но страдает здоровье. Aber unsere Gesundheit leidet darunter. Согласны? Stimmt ihr mir zu? Даже у меня 7 лет назад. Sogar auch bei mir vor 7 Jahren. Был гипертонический криз. Habe ich eine also ein гипертонический криз. Keine Ahnung. Давление когда? Also ich habe einen hohen Blutdruck bekommen. После многих ночных смен. Also nach vielen Nachtschichten. После перестановки времени, ночная, дневная. Also nach dieser Zeitumstellung, mal Tag, mal Nacht. Недосыпов, усталости. Wo ich Schlafmangel hatte und ständig müde war. Которая проходила нормально. Das eine Zeit lang funktionierte. Но оно все накопилось. Aber es, irgendwann einmal ist das alles angehäuft worden. И потом, бах, мне пришлось в больницу попасть. Und dann plötzlich musste ich ins Krankenhaus. То есть все имеет свои последствия, даже если не сразу. Also alles hat seine Folgen, auch wenn es nicht gleich passiert. И в притчах говорится, Und in den Sprüchen, sagt, ja, что не проходят бесследно эти Herr, дела. Dass diese Sachen nicht einfach so folgenlos an dir vorbeikommen. Как взять огонь за пазуху, чтобы не обжечься? Also wie kannst du ein Feuer in deinen Kleidung tragen, ohne dass du dich nicht verbrennst? Да, то есть как нарушать законы природы, чтобы не пострадать? Ну не получится. Also wie kannst du die Naturgesetze gegen die verstößen und dabei nicht zu Leide kommen? Поэтому, когда мы не отдыхаем духовно, Deswegen, wenn wir uns geistlich nicht erholen, dann werden wir zu den geistlich nicht ausgeschlafenen Menschen. Wir sind dann traurige Christen, traurige, unglückliche Christen. Solche gibt es. Und irgendwie bist du in der Gemeinde. Да, вроде человек спит, а не высыпается. Also der Mensch irgendwie schläft, aber schläft sich doch nicht aus. Вроде я спал, а разбитый. Ich habe irgendwie geschlafen, aber doch in der Früh zerschlagen. Это выражается на здоровье, на Und духовном. Das zeigt sich dann auf meine Gesundheit. И самое страшное. Und das Allerschlimmste. Когда мы нормально не можем в церкви успокоиться. Wenn wir in der Gemeinde nicht richtig uns erholen können. Шаббат полноценный иметь. Also diesen vollkommenen, vollwertigen Schabbat zu haben. По причине суеты и чего-то еще. Also aus bestimmten Gründen, aus Hektik oder sonst irgendwelchen Когда я целую неделю хожу несчастный такой христианин, аллилуйя. dann gehe ich die ganze Woche dann später wie ein unglücklicher Christ und sage Halleluja. И если проходит время в таком режиме долго, und wenn das andauernd passiert, я подумаю, я ходил в церковь, dann, мне ничего dann, не помогло. Dann denke ich mir, ich gehe in die Gemeinde, aber es hat mir nichts geholfen. Разочарование возникает. Es kommt dann Enttäuschung. То есть я вроде сплю, а все равно уставший. Das heißt, ich schlafe, aber ich bin doch nicht ausgeschlafen. То есть это медицинский факт, вы знаете, also, да? Also das ist ein medizinischer Fakt. Что за каждой депрессией, апатией, почти за каждой стоит факт недосыпания. Also fast hinter jeder Depression, hinter jeder Apathie steht Schlafmangel. Человек становится грустным, als Grund. Also der Mensch wird apathisch, der wird traurig. И такого посылают в Schlaflabor. Und so einen Menschen schickt man in einen Schlaflabor. Да, лаборатория, где за твоим сном наблюдают, тебя подключают. Also in einem Labor, wo man auf deinen Schlaf achtet und schaut, was da los ist, man schließt dich an bestimmte Geräte an. Потому что никто не знает, как ты спишь, насколько качественно ты спишь. Denn keiner weiß, wie qualitativ gut schläfst du überhaupt. Только в лаборатории могут проверить, что там творится внутри. Also nur im Labor kann man prüfen, was in dir so innen drin passiert. Почему недосып хронический? Also wieso hast du chronischen Schlafmangel? И там подключают. Und da wirst du angeschlossen. И выясняют. Und dann stellen sie heraus. Ага, ты не доспал. Mm-hmm. Du hast nicht genug geschlafen. Потому что кислород не попал тебе, не попадает мало кислорода. Denn du hast viel zu wenig Sauerstoff, was in dich reingelangt. Есть помехи. Und es gibt Störungen. И также у нас. Genauso verhält sich das mit uns. Может быть, не весь Божий кислород попадает со служения. Vielleicht nicht der ganze Sauerstoff von dem Gottesdienst, dieser geistliche Sauerstoff kommt in dich hinein. По каким-то причинам. Aus irgendwelchen Gründen. И поэтому уныние потом приходит. Deswegen kommt dann Niedergeschlagenheit und Traurigkeit. Вроде спал, не спал. Irgendwie hast du geschlafen und doch nicht richtig geschlafen. Поэтому важно не просто принести свое тело в церковь. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur einfach deinen Körper hierher zu tragen, а правильно его расположить. Sondern ihn auch richtig einzurichten oder правильно расположить дух. Also richtig deinen Geist auszurichten. Если я хочу выспаться дома, also wenn ich zu Hause ausschlafen möchte, я прячусь за двумя дверями. Dann verstecke ich mich hinter zwei Türen. В дальнюю комнату. Also in ein weites Zimmer, was ich закрываюсь. Also ich schließe mich ein. Если я случайно заснул в зале, wenn ich zufällig im Wohnzimmer eingeschlafen bin, смотрел телевизор и заснул, also habe Fernseher geschaut und bin eingeschlafen, то по мне будут прыгать дети, dann werden auf mir meine Kinder springen, собака, mein Hund, соседи придут в гости, dann kommen meine Nachbarn zu mir zu Besuch. Вот, будет шумно, я не высплюсь. Also es wird viel Lärm geben und ich werde mich nicht ausschlafen können. То есть я проснусь разбитый. Das heißt, ich werde aufwachen und ich werde niedergeschlagen sein. Поэтому важно не просто свое тело принести. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur einfach deinen Körper hierher zu bringen, а правильно его расположить в церкви. Sondern ihn auch richtig einzurichten, richtig sich auszurichten, einzustellen. То есть я тело, если в зале располагаю у себя в гостиной, это неправильно. Also wenn ich meinen Körper im Wohnzimmer hinlege, dann ist das nicht richtig. Важно правильно сесть. Also es ist wichtig, sich richtig hinzustellen, also sich richtig einzustellen. Если что-то мешает, пересесть. Also wenn dich etwas stört, dann setze dich um. Handy повесить в гардероб. Dann soll dein Handy in deine Garderobe lassen. А вдруг кто-то позвонит? Vielleicht ruft mich jemand an. А вдруг что-то? Vielleicht passiert etwas. Попробуй. Probier das mal aus. Да, если искушает сосед сзади, спереди, сбоку разговорами, болтовнёй. Also, wenn irgendwelche Nachbarn dich versuchen mit irgendwelchen Quatscherei. Пересядь во второй ряд. Dann setze dich nach vorne. Сядь поближе. Oder komm ein bisschen näher zur Bühne. Возьми, попроси своего лидера, возьми меня за руку на служение, чтобы я не отвлекался. Und bitte deinen Leiter, dich an der Hand zu nehmen, damit du dich nicht ablenkst. Такие меры вспомогательные. Also solche Maßnahmen, solche Hilfsmaßnahmen kannst du ergreifen. Потому что в Schlaflaboре, denn im Schlaflabor zum Beispiel, когда выясняется, что ты не можешь ночью нормально сам дышать, also wenn sich dann herausstellt, dass du nachts selber nicht gut atmen kannst, у тебя помехи по этому сна, und deswegen hast du Störungen in deinem Schlaf, сердце не дышит, мозг не дышит, also dein Herz atmet nicht, dein Gehirn atmet nicht, то есть помехи, das heißt, du hast Störungen, прописывают кислородную маску, also bekommst du eine Sauerstoffmaske. Знаете, да? Also ihr kennt bestimmt so eine. И человек спит ночью, ему поступает кислород. Und der Mensch schläft in der Nacht und der bekommt dann durch diese Sauerstoffmaske Sauerstoff. И идет питание для головы, und dann для сердца. Kommt dann die Nahrung für deinen Kopf und für dein Herz. Но если он сам не может. Das heißt, er kann selber nicht atmen nachts. Если он сам не может нормально дышать. Also wenn er selbst nachts nicht gut atmen kann. Поэтому если ты, может быть, сам не справляешься весь Божий кислород принимать. Deswegen, wenn du selbst nicht schaffst, das ganze Gott, also Gott seinen Sauerstoff aufzunehmen. Да, возьми себе маску. Dann nimm dir eine Maske. Меры прими. Also treffe Maßnahmen. Пересядь. Setze dich um. Сядь к лидеру на руки. Setze auf dem Schoß zu deinem Leiter. Вот, пусть он тебе помогает, там руки поднимать, глаза закрывать. Er soll dir helfen, deine Augen zuzumachen, deine Hände hochzuheben. Вот, и так потихоньку начнешь дышать сам. Und so wirst Halleluja, du langsam klasse. Anfangen, selbst zu atmen. Halleluja, ich kann selbst atmen. Аминь. Аминь. Неемия сделал еще круче маску. Und Nehemia hat noch eine coolere Maske geschaffen. Давайте мы быстро прочитаем это место. Неемия 13, 17 стиха. Lass uns mal noch diese Bibelstelle vorlesen. Неемия 13, 17 bis 21. В народе Божьем была проблема. Also im Volk Gottes gab es ein Problem. Шаббат Божий. Der Schabbat Gottes. Атаковали со всех сторон. Wurde attackiert von allen Seiten. Язычники. Also die Heiden. Мешали верующим проводить седьмой день с Господом. Haben den Gläubigen, haben die Gläubigen gestört, die Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Только ты собрался в церковь, бабушка приехала из Казахстана. Sobald du in die Gemeinde vorhast zu gehen, plötzlich kommt deine Oma aus München. Только в церковь собрался. Du willst jetzt in die Gemeinde kommen? Да, дедушка звонит, прибей мне полочку, внучек. Und dann ruft dich dein Großvater an und sagt, ey, du Enkeler, kannst du mir bitte ein Regal anbringen? То есть какие-то постоянно, да, нападки были. Also ständig gab's Attacken. Предложение по бизнесу, только сейчас. Oder Angebot über ein Geschäftsidee, aber jetzt, sofort. 300% бонус. Also 300% бонус. Да, термин в 10:30, also воскресенье. Also der Termin ist um 10:30 am Sonntag. Приезжай, а то отдам предложение Komm, другому. Komm, sonst werde ich dieses Angebot jemand anderen abgeben. Нападки. Also, das sind Attacken. Да, воскресный Zuschlag. Also, Sonntagszuschlag. Итак, Неемия видел, что люди сами не справляются. Also, Nehemia hat gesehen, dass die Menschen selbst nicht zurechtkommen. И он решил им помочь. Und hat beschlossen, ihnen zu helfen. Маску одеть кислородную. Also, ihnen eine Sauerstoffmaske aufzusetzen. Так, Неемия 13:17. Also, Nehemia 13, 17 bis 21. Я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? 19 стих теперь. Mm-hmm. После этого, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботой я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. То есть, переводя на русский, по воскресенье. И слуг моих я оставил у ворот, чтобы никакая ноша не приходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима. И раз, и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. Okay. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, dass ihr tut, dass ihr den Schabbat entheiligt? Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems, vor dem Schabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen. Ich befahl, man solle sie nicht öffnen, bis nach dem Schabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an die Tore, damit man am Schabbattag keine Last hineinbringe. Nun bleiben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein- und zweimal. Da verwandte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es nochmal tut, werde ich Hand an euch anlegen. Also interessant, damit der Nehemia das Volk Gottes beschützen kann, also von dieser diese Verfehlung, diese Entweihung durch die Hektik, damit sie Gott seinen Schabbat, also das Schabbat Gottes nicht stören. Он, как и мы, теперь знал, что в Шаббате Божьем большая сила для нас. Er hat genauso wie wir gewusst, welche Kraft in Schabbat steckt. Большой подарок заложен для нас. Es ist ein Riesengeschenk für uns dort hineingelegt. И он, чтобы защитить народ Божий. Und damit er das Volk Gottes beschützen konnte, запрещает язычникам вокруг, er verbietet den Heiden um ihn herum, искушать верующим, die Gläubigen zu versuchen. Они там фломарт раскинули вокруг Иерусалима. Die haben dort ihr Flohmarkt aufgebaut um Jerusalem rum. Выходишь в воскресенье в церковь, у тебя фломарт, все в полцены, новые вещи. Du gehst zum Gottesdienst am Sonntag und plötzlich siehst du den Flohmarkt, alles zum halben Preis. И Неемия знал, что некоторые, ну еще, может быть, слабы в вере, они на это клюнут. Und Neemia wusste, dass manche noch schwach sind im Glauben und werden darauf einfallen. И он их разгоняет насильно всех. Und versucht sie alle auseinanderzujagen. То есть переводя на немецкий. Also auf Deutsch zu übersetzen. Он запрещает твоим друзьям к тебе в гости приходить в 11 вечера в субботу. Also verbietet deinen Freunden zu dir um 10 Uhr nachts zu Besuch zu kommen. Говорит, все, после 10 не трогайте их в субботу вечером. Он sagt, jetzt hört ihr, jetzt lasst sie in Ruhe nach 22 Uhr. Потому что если они сейчас вечеринку начнут, они не выспятся и церковь проспят. Denn wenn sie am Samstag noch jetzt feiern nach 10 Uhr, dann werden sie verschlafen und zum Gottesdienst nicht kommen können. Или если придут в церковь, und wenn sie auch in die Gemeinde kommen werden, то там заснут и будет позже Шаббат. Dann werden sie schlafen, dann wird es keinen Nutzen haben, der Schabbat. Он говорит, родственники, не приезжайте в воскресенье, раньше, чем в 6 вечера, не приезжайте. Sagt, zu den Verwandten, sollt nicht später, am Samstag, als 6 Uhr kommen. То есть он разгоняет все термины, все гости от 7 дня подальше. Also jagt jetzt alles, alle Termine, alle Gäste, alles, was sie stören kann, vor dem Schabbat weg. Представляете, он по краям расчищает место для Шаббата. Also stellt euch vor, macht sauber den Platz um euch herum, um diesen Schabbat. Он понимает, да, если ты здесь сидишь такой святой шаббатный. Und versteht, dass wenn du hier so heilig sitzt im Schabbat. Но если у тебя кто-то должен приехать в гости, ты будешь думать и бежать там борщ варить. Denn wenn zu dir noch Verwandte kommen und zu Besuch, dann wirst du während des Schabbats sitzen und denken, was soll ich noch kochen? Wie soll ich das alles schaffen heute? Или если ты вчера до 3 ночи там с кем-то вечеринку имел. Oder wenn du am Samstag davor bis 3 Uhr gefeiert hast mit jemand. Брысь. Und sagt, weg da, weg da. Выспаться и не думать о том, что через 2 часа надо бежать куда-то. Чтобы лучше выспаться. Damit du besser dich ausschlafen kannst. Он разогнал. Also hat alle auseinandergejagt. То есть нужно за Шаббат наш сражаться. Also wir müssen für unseren Schabbat kämpfen. Язычники атаковали. Denn die Heiden haben das attackiert. Он говорит, в Шаббат не заходите. Sagt, geht nicht in den Schabbat rein. Okay, они говорят, okay, не будем, и спрятались, выжидают. Okay, und die haben gesagt, okay, werden wir nicht machen und sitzen da, haben sich versteckt in Erwartung. Мы накануне зайдем. Also wir werden am Vorabend reinkommen. Да, ну мы придем в 10 утра воскресенье и в час дня воскресенье, да? Also wir kommen um 10 Uhr am Sonntag und um 1 Uhr am Sonntag. Он говорит, брысь отсюда, чтобы я вас вообще не видел поблизости. Und sagt, raus hier, ich will euch nicht einmal in der Nähe sehen. То есть идет такое силовое сражение за Шаббат. Also es gibt so eine starke Attacke auf Schabbat. Чтобы Бог смог тебя накормить полноценно. Und Gott, damit Gott dich hier wertvoll ernähren kann. Большая ложка Божья идет к тебе. Also ein großer Löffel von Gott kommt zu dir, die geht dir entgegen. Кто-то оттягивает. Aber jemand zieht dich davon weg. Кто-то пытается ложку сбить у тебя. Jemand versucht deinen Löffel die wegzuschmeißen oder wegzutun. И за это надо сражаться. Und dafür muss man kämpfen. Да, понятно, бывает там раз, два какие-то у нас проблемы, какие-то термины. Ja, manchmal gibt es auch verständliche Termine. Но когда постоянно мы в таком режиме. Aber wenn wir ständig in so einem sowas machen. Когда я прибежал на Шаббат? Wenn ich zum Schabbat renne. О, Шаббат. О, Шаббат. Свечку поставил и убежал. Hab meine Kerze aufgestellt und renn dann gleich wieder weg. Это не то, что хочет Господь. Das ist nicht das, was der Herr Это möchte. Большая заповедь. Das ist ein großes Gebot. В ней сила. In der steckt eine große Kraft. В ней питание для твоей жизни. In der ist Nahrung für dein Leben. Поэтому почитай Шаббат. Deswegen ehre den Schabbat. Храни Шаббат. Und bewahre deinen Schabbat. Не повреждай его. Und beschädige ihn nicht. И святи его. Und heilige ihn. Святи его в сердце своем. Heilige es in deinem Herzen. Пусть придет настоящее почтение. Es soll eine großes Respekt kommen. И Господь говорит. Und der Herr sagt. Почитающего меня, я почту. Derjenige, der mich ehrt, ehre ich den auch. Кто меня почитает, говорит Господь, того я буду почитать. Also der Herr sagt, derjenige, der mich ehrt, werde ich ihn auch ehren. Господь знает все твои проблемы. Der Herr kennt alle deine Probleme. Господь знает тебя. Der Herr kennt dich. Господь знает все, что не успел доделать за эти 6 дней. Der Herr weiß, was du alles nicht geschafft hast innerhalb von diesen 6 Tagen zu erledigen. Господь знает, что тебе надо отдыхать. Der Herr weiß, dass du dich auch ausruhen musst. Он создал 7-й день. Hat den 7. Tag geschaffen. Господь вообще все дни создал. Der Herr hat eigentlich alle Tage geschaffen. Он создал тебя. Hat dich geschaffen. Твое здоровье. Deine Gesundheit. Твоих детей. Deine Kinder. И он знает, что тебе лучше. Und как weiß, тебе was лучше. Für dich am besten ist und wie. Поэтому, когда говорит, отдыхай. Deswegen, wenn zu dir sagt, erhol dich. Отдыхай. Dann erhole dich. Ты не спасешь мир и свой бизнес, если в воскресенье будешь. Also du wirst nicht die Welt oder dein Business retten, wenn du am Sonntag dich damit beschäftigst. Господь знает лучше. Der Herr weiß es besser. Как лучше? Und wie? Не кради. Du sollst nicht stehlen. Не завидуй. Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Не убивай. Du sollst nicht töten. И отдели седьмой день для меня. Und sondere den siebten Tag für mich ab. Душой и телом. Mit deiner Seele und mit deinem Körper. Аминь. Amen.